Ma cocipiten sin manu costecca pittelon sin ma cocci cocci no sciocco ma cocipiten sin manu costecca pittelon sin Costecca no sciocco giozzin, ma no costecca no pitelon sin. Ma cogi, cogi, piten sin. Ma no costecca pitelon sin, ma no costecca no sciocco giozzin. Sure.